Lies jetzt die Aufgabe 13. Aufgabe 13. Du Eva, sag mal, kommst du mit zum Konzert? Aber klar doch. Ich weiß nur nicht, was ich anziehen soll. Was ziehst du denn an, Heike? Ich ziehe eine Jeanshose an und dazu ein T-Shirt. Ich ziehe auch eine Jeans an, aber dazu trage ich lieber ein Top. Oder soll ich lieber eine schicke Bluse anziehen? Schicke Bluse? Du, das ist ein Rockkonzert. Dann doch lieber das Top, oder? Aber klar, bitte nicht die Bluse.